Unser Thema heute ist Klimawandel und seine Behandlung in der Politik. Also es soll weniger darum gehen, was die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse darüber sind, was die Meteorologie so rauskriegt und so weiter, sondern wie die Politik sich des Themas annimmt und was, wenn die sich des Themas annimmt, daraus wird. Ist ja allgemein bekannt, dass das Thema in der Politik als ihre Aufgabe angekommen ist. Und zwar inzwischen ganz oben, was man an dem diplomatischen Stellenwert sehen kann, den es bei diesem Thema gibt. Anfang Mai war das Thema des EU-Gipfels und im Juni, ihr euch ja vielleicht erinnern könnt, sogar das Hauptthema, oder zumindest von Deutschland aus so vorgesehen, das Hauptthema auf dem Treffen der G8 in Heiligendamm. Es ist also in die Rangordnung eines weltpolitisch erstklassigen Problems erhoben worden von der Politik. In der Öffentlichkeit und bei den Leuten, die von der professionellen Öffentlichkeit, also den Medien, belämmert werden, ist das Thema auch voll angekommen, wird alles voll verstanden, als Auftrag der Politik gefordert und in dem Ausmaß, wie die Politik es zu ihrem Thema macht, wird die Politik sogar beglückwünscht. Und dass wir alle unser Schärflein zu diesem erstklassigen Menschheitsproblem beitragen müssen, ist auch absolut durchgesetzter Standpunkt. Die Opferbereitschaft, die da vor jedem von uns gefordert ist, steht damit auch fest. Beim G8 in Heiligendamm wurde der Kanzlerin unisono der Daumen gedrückt, dass sie die internationalen Klimasünder bremsen soll, dass sie auf der Verwirklichung deutscher Vorgaben in Sachen CO2-Werte drängen muss und dass so etwas ihre höchste moralische Pflicht sei. Ist schon an dem Punkt merkbar, dass hier das Thema zu gewissen Idiotien ausartet. An der Sache Agitation der Leute und ihre Opferbereitschaft. Nur so ein Beispiel. Man muss jeden Tag bloß Radio hören oder im Internet schauen, gibt es neue von der Sorte. SWR hat das Thema auch schon öfters gepflegt, macht dann auch im Internet einen Blog, dürfen die Leute Fragen stellen, Experten beantworten sie dann. Und er stellt Anne Klatt die Frage, sie hat jetzt mitgekriegt, dass auch Kerzen CO2 produzieren, ob sie jetzt ihre 3 Kerzen am Abend noch anzünden darf. Dann kriegt die nicht zur Antwort, Mädel, jetzt bist du ja wirklich schon ein wenig durchgedreht, übertreib mal nicht, sondern sie kriegt eine echte Expertenantwort, die lautet, insofern es Bienenkerzen sind, macht es nichts. Aber wenn sie Sterinkerzen hat, die werden aus Erdöl gemacht, ist ein negativer Beitrag zur Klimabilanz. Da merkt man, bis in welche Ecken das in Schwachsinn verkommt, und trotzdem das Thema als furchtbar ernst zu nehmen, das für uns alle daran vorgeführt wird. Die andere Schwachsinnsecke ist die in Bezug auf die Politik. Da wurde im Zug der Vorbereitungen auf den G8-Gipfel in Heiligendamm glatt so getan, als wäre die Durchsetzung Deutschlands auf einer internationalen Ebene so ungefähr das gleiche wie die Rettung von Gletschern, von Südseeinseln, von Meeresanwohnern, und überhaupt von Mensch und Natur. Dabei ist es wirklich nicht übermäßig schwer zu erkennen, dass so wie die Sache besprochen wird, vor allem in der Politik, sie etwas anderes dann ist als der Ausgangspunkt der Sache, Erderwärmung, Klimawandel, eigentlich ist. Ja, diese Erderwärmung gibt es, das ist inzwischen durchgesetzt als, ja, man kann jetzt sagen Wissen, als Glaube quasi bei den Leuten. Der Anstieg der sogenannten Treibhausgase hat seine Auswirkungen aufs Erdklima. Und man überlegt, was zu tun ist von Seiten der Politik. Es hat aber nichts mit zu tun, als die Sache für sich festzustellen. Zu konstatieren, was passiert und zu überlegen, wie man das beseitigt oder vermeidet. Die Wirkungen auf Milliarden Menschen, die man durchaus konstatiert, sind, wie ich noch in den Ausführungen zeigen werde, gar nicht das eigentliche Thema. Wenn daraus ein Thema für die Politik wird, geht die Sache ein wenig anders. Und wie das passiert und was dabei rauskommt, will ich heute Abend zeigen. Erst nochmal zur Klarstellung, was ist eigentlich die Sache? Ist nicht sehr schwierig. Genannt wird es von den Wissenschaftlern anthropogene Erderwärmung. Nehmen wir es mal harmlos, dann sagt die Sache mit anthropogen nichts anderes aus, als dass die Ursachen andere sind als die Natur. Also es gibt da Schwankungen in dem Klima, die sich bestimmten natürlichen Vorgängen verdanken, sei es die Sonnenaktivität, sei es Änderungen in dem Achswinkel der Erde und so weiter. Anthropogen soll im Unterschied dazu festhalten, dass diese Sorte Erderwärmung mit diesen Naturphänomenen nichts zu tun hat. Die Erderwärmung kommt hauptsächlich zustande durch massenhafte CO2-Emissionen, durch das Verbrennen fossiler Energieträger. Dazu kommt noch eine Portion Methan, hauptsächlich durch Viehzucht, aber die spielt eine relativ untergeordnete Rolle, der Beitrag des Methans dazu. Die Erwärmung wird seit ca. 100 Jahren gemessen. Seit ca. 40 Jahren wird sie näher beobachtet. Und seit ca. 30 Jahren wird der Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Zusammensetzung der Erdatmosphäre genauer untersucht und beobachtet. Die Ergebnisse dieser Beobachtung werden in verschiedene Klimamodelle eingesetzt. Die werden hochgerechnet und da stellen Sie fest, dass inzwischen, egal welches Modell Sie nehmen, bis etwa 2020 die Erderwärmung um mindestens 1,5 Grad, schlechtestenfalls bis zu 6 Grad stattfinden wird. Nur damit klar ist, was die Größenordnung bedeutet. Auch 1,5 Grad ist erheblich mehr als die Temperaturdifferenz, als Durchschnittstemperatur auf der Erde, von der letzten Eiszeit zu heute. Die Differenz beträgt etwa 0,9. Also eine Erwärmung in dieser Größenordnung, liegt auf der Hand, kann durchaus als katastrophal bezeichnet werden. So wird allerhand passieren, wenn das stattfindet. Ich will aber gleich noch auf eine andere Seite hinweisen, wenn die sagen anthropogen. Die Übersetzung heißt dann gleich, die Menschen haben das gemacht. Der Topos ist bekannt, der Mensch, was der alles anstellt auf der Welt. Er hat schon früher einen Haufen Zeug angestellt. Erst hat er die Welt mit Waffen vollgestellt, der Mensch, im Kalten Krieg. Der Mensch stellt einen Overkill hin, mit dem er die Erde 80 Mal vernichten kann, hieß es damals. War das komische Subjekt Mensch zugange. Dann hat er die Umwelt restlos versaut, der Mensch. Auch wieder das seltsame Objekt. Kann man immer wieder dasselbe sagen, dieses Subjekt muss vielleicht ein ausnehmend blöder Hund sein. Lauter Sachen anzustellen, die ihn selber fast umbringen, wo er kaum noch davon kommt und so weiter. Und es dann einfach, wenn es ihm jemand sagt, nicht bleiben zu lassen. Also, wenn der Mensch, dieses komische Subjekt, dazu gegangen wäre, da wäre die Sache wahrlich nicht so schwierig abzustellen. Ganz einfach, wenn Täter und Opfer das Gleiche sein sollen, dann ist der Täter von seinem Tun relativ schnell abzubringen. Aber so einfach soll man das ja auch nicht sehen, wenn man gesagt kriegt, menschlich gemacht, vom Menschen gemacht. Da kommt schon schnell, die Industrialisierung soll sein. Und selbst da muss man ein wenig seine Zweifel kriegen, die Technik soll sein, ist auch ein wenig komisch. Aber es wird ja auch da sofort eine Klarstellung hinterhergeschoben. Es ist schon eine bestimmte Sorte Industrialisierung gemeint, die dann den schönen Namen unsere Wirtschaft kriegt. Unsere Wirtschaft braucht nämlich furchtbar viel Energie. Und die verbrennt fossile Energie noch und noch. Und dann heutzutage nicht nur in den alten industriellen Zentren, Europa, USA, Japan, sondern jetzt fangen die riesigen Völker Chinas und Indiens auch noch damit an und verbrennen das Zeug massenweise. Versauen uns nebenbei dabei den Preis von dem Zeug. Wenn die das jetzt auch noch machen, dann wird es aber kritisch. Und auch hier mal schnell die Klarstellung. Nicht die Technik ist da der Grund für das, was da passiert. Sondern die Technik, wie sie für unsere Wirtschaft eingesetzt wird. Und für den Einsatz dieser Technik gibt es in unserer Wirtschaft nur ein Argument. Rentabel. Rentabilität ist das einzige Kriterium, nach der in der kapitalistischen Industrie produziert wird. Und da muss die Technik ebenso rentabel sein, wie die Rohstoffe, die verwandt werden, die Energiestoffe, die verwandt werden. Die müssen einzig und allein einem Kriterium gehorchen. Die Geldausgaben dafür müssen dafür taugen, hinterher mehr Geld aus der Produktion zu erhalten, als man vorher reingeschossen hat. Und weil dieses Kriterium taugt, scheitern bis heute erstmal sämtliche Alternativen der Energiegewinnung an diesem Kriterium. Wenn sich Technik genauso wie Rohstoffe oder Energiestoffe als Geldgrößen rentieren müssen, dann ist ihr Preis im Verhältnis zu ihrem industriellen Nutzen, nämlich wie viel Geld mache ich damit, der entscheidende Punkt. Andere Techniken zur Energiegewinnung wurden schon zu Haufe erdacht. Nicht erst heute, sondern vor 40 Jahren schon. Da gibt es Professoren, die aus den Fachbereichen Ingenieurwissenschaften und so weiter kommen, die sind von ihrem Technikwahn an der Welt schier verzweifelt, weil sie ganz grandiose Sachen entdeckt haben, durchkonstruiert haben, durchgerechnet haben. Keiner wollte sie. Seien es grandiose Techniken aus Wasserkraft, Gezeiten zum Beispiel, Energie zu gewinnen. Die Sonnenenergie in allen möglichen Varianten zu nutzen. Alles ist daran gescheitert, dass die fossilen Energieträger in Sachen Preis, Verfügbarkeit und auch politischer Sicherheit für kapitalistische Produktion immer unschlagbar waren. Also an diesen Rentabilitätskriterien sind alle anderen Sachen gescheitert, manche auch an der politischen Sicherstellung der Zufuhr. Das sind so Ideen wie gigantische Sonnenöfen in der Sahara aufzustellen und dann die Energie hierher zu leiten. Das fällt den Politikern sofort auf, wenn da einer die Leitung durchschneidet, geht bei uns das Licht aus. Das sind so Ideen wie Straße von Gibraltar durch eine riesige Staustufe dicht zu machen und den Gezeitenstrom für Energiegewinnung zu nutzen. Als ich studiert habe, hatten Ingenieurwissenschaftler ausgerechnet, so ein Ding würde für ganz Europa langen. Aber wem gehört das dann? Die politische Frage. Wer hat den Daumen drauf? Wer kann anderen die Zufuhr zur Energie gestatten, abschneiden und so weiter? Also, gegen das, was kostengünstige Energieträger sind, und es waren am Anfang die Kohle, dann das Erdöl und dann das Erdgas, haben vom kapitalistischen Gesichtspunkt aus die Alternativen erstmal gar keine Chance. Andersrum ist es keinem übermäßig neu. Es hat schon, bevor das Thema Klimawandel losging, jahrelang eine heiße Debatte in Sachen Umweltschutz gegeben. Da hat auch jeder mitgekriegt, dass die Technik des Kapitals im Umgang mit der Natur ganz simpel aussieht. Die kostet nichts. Die ist der kostengünstigste, weil in der Regel kostenlose Müllabladeplatz für alle möglichen Rückstände aus der Produktion. Und da hat es erstmal einen Staat gebraucht, der an der Ecke einsehen musste und auch eingesehen hat, dass die Tour, wie von dem reinen Kapitalinteresse aus mit der Natur umgegangen wird, das Kapital seine eigene Voraussetzung kaputt macht. Es musste also der Staat einsehen, wenn er die nicht bremst, nicht auf eine gewisse Rücksichtnahme, dass die sich auch wieder an Rentabilität bemisst, will ich jetzt nur mal nebenbei sagen, ich will das nicht im Einzelnen durchführen. Gewisse Rücksichten beim Umgang mit der Natur notwendig sind, damit überhaupt die Ausnutzung der Natur wieder läuft, weitergehen kann. Das war früher schon das ewige Umweltschutzthema. CO2 ist im Hinblick darauf eigentlich hier der letzte Punkt. Auch das ist nichts anderes als, fossile Energieträger sind saubillig, CO2 wird zu Hause produziert, wozu haben wir die kostenlose Atmosphäre, da wird es abgeladen. Der Unterschied zu dem anderen Dreck, den sie alles in die Umwelt schon abgelassen und reingepustet haben, besteht nun darin, dass das CO2 nicht bloß so ein Nebenprodukt ist, das man mit Filtern oder sonst irgendwie rausholen könnte, anderweitig kostengünstig entlagern könnte. Sondern das CO2 ist quasi die Energiegewinnung selber. Die Energie aus fossilen Brennstoffen besteht nun einmal in der Oxidation des Wasserstoffs, was dabei rauskommt, ist harmlos, das ist nämlich Wasser, und des Kohlenstoffs in den Kohlenwasserstoffen, die als fossile Energieträger da sind. Da ist CO2 quasi die Energieproduktion selber. Insofern kann man nicht einfach sagen, diese Energieträger weiter benutzt, geht ohne CO2 zu produzieren. Ist physikalisch und chemisch unmöglich. Das weiß die Wissenschaft aber mittlerweile seit, ich würde sagen, mindestens 30 Jahren. Ich kann mich erinnern, es kam das Thema auf im Zusammenhang, als die vor 30 Jahren das erste Mal damals noch über die Gefahr des Ozonlochs debattiert haben. Da war es noch gar kein richtiges Loch. Aber dass die Ozonschicht über den Polen immer dünner wird, haben sie auch vor etwa 30 Jahren festgestellt. Damals haben sie sich etwas näher um die Zusammensetzung der Erdatmosphäre gekümmert, wie das Zeug zustande kommt überhaupt. Haben die Ozonkiller entdeckt, FCKWs und so weiter, und haben dabei aber gleichzeitig entdeckt, dass die Erdatmosphäre in ihrer Zusammensetzung sich kontinuierlich ein wenig verändert, dass nämlich die CO2-Konzentration kontinuierlich zunimmt. Es hat keine Sau interessiert, weil das schlichte Argument lautete, unsere wachsende Wirtschaft braucht Energie, und zwar in wachsendem Maße. Und das ist schließlich die Voraussetzung für alles, also muss man das in Kauf nehmen. Es kam erst vor einigen Jahren mal so en passant auf den Tisch bei der UN unter dem Titel, was heutzutage Kyoto-Protokoll heißt. Da haben die Deutschen den ersten Vorstoß gemacht, das mal auf die Tagesordnung zu heben, als das ist etwas, worum die Politik sich doch zu kümmern hätte. Hat damals so wenige interessiert und vor allem nicht die Maßgebenden, dass dieses komische Kyoto-Protokoll bis heute vor sich hindümpelt, ohne dass irgendwie groß was mit passiert. Nichtsdestotrotz, es ist vor allem in Deutschland jetzt manchmal das Thema der Politik. Und da fragt man sich, wie kommt es plötzlich so weit? Methodische Bemerkung vorweg, dass irgend so etwas, wo tatsächlich Natur, Menschen und sonst irgendwas in Gefahr sind, zum Thema wird, hat eine Voraussetzung, eine methodische Voraussetzung. Das Thema muss übersetzbar sein oder übersetzt werden oder einpassbar in irgendein Thema, was sonst überhaupt ein Sorgenkind der Politik ist. Und ein Sorgenkind der Politik für sich ist nie, der Natur geht es an Kragen, Leuten geht es an Kragen und so weiter. Die hat ganz andere Sorgenkinder. Und in eins dieser anderen Sorgenkinder muss das Thema passen oder hinein übersetzt werden. Dann wird es eins. Und den Werdegang des Themas will ich jetzt aufzeigen. Bemerkung zwischendurch. Für die Leute, die neu hier sind, hier kann ich jederzeit unterbrochen werden. Hier muss keiner da sitzen und stumm dem Vortrag lauschen bis zum Schluss und dann erst Einwände haben. Wenn also einer meint, er hätte einen Einwand, ich würde was Verkehrts erzählen, oder es hätte genauso stimmen und er wüsste Ergänzung oder irgend sowas, bitte schön melden, wir können das ganze Thema debattenmäßig auch durchführen. Also, es muss einpassbar sein in eines der wirklichen Sorgenkinder der Politik. Dann haben wir mal das Haupt- und Generalsorgenkind der Politik. Das heißt bekanntlich Wachstum. Davon hängt alles ab. Davon müssen wir alle alles tun. Da weiß man auch, dafür sind so Sachen wie Leute schädigen, verarmen, Natur ein wenig ruinieren und so weiter. Durchaus probate Mittel, bis zumindest geduldete Verfahrensweisen des Kapitals. Unser Wachstum. Wie ist es da reingekommen? Das geht so. Da gibt es einen Briten mit dem Namen Nicholas Stern. Der war seines Zeichens mal Weltbankchef, ist inzwischen ein sehr angesehener Ökonom in Großbritannien, ist als VWLer sowieso über jeden Verdacht, Ideologe zu sein, erhaben. Und zwar nur deshalb, weil VWL die Ideologie schlechthin ist, gegen die zu allem anderen sagt sie mir eine. Und ist auch als VWLer über jeden Verdacht erhaben, ein Umweltschutzfreak zu sein. Und der gute Mann hat ein richtiges Kunststück hingebracht. Der hat eine Rechnung aufgemacht, was der Klimawandel und seine Wirkungen eigentlich kosten werden, war der Mensch ein Stück weit ziemlich genial. Ich kann mich erinnern, als das rauskam, hat die Stuttgarter Zeitung damals geschrieben, bravo, endlich hat er dem Klimawandel eine Fassung gegeben, die wir verstehen. Er hat dem Klimawandel ein Preisschild umgehängt. Hat bei den Hängern Begeisterung ausgelöst. Also ich verstehe auch, was ich verstehe, will ich jetzt erklären. Ausgerechnet hat er, dass der Klimawandel 5% des globalen Bruttoinlandsprodukts kosten wird. Hat er ausgerechnet, 1.700 Milliarden Euro im Jahr wird uns der Klimawandel Mitte des Jahrhunderts kosten. Für Deutschland hat er ausgerechnet ungefähr zu dieser Zeit, wenn nichts getan wird, 300 Milliarden Euro pro Jahr. und hat gleich dazu gesagt, damit wären 2/3 unserer Wirtschaftskraft futsch. Zwar ein bisschen übertrieben, aber sei es dahingestellt. Jetzt muss ich mir gleich mal sagen, von wegen Besseres vorstellen. Was kann man sich jetzt besser in puncto Klimawandel vorstellen, wenn man eine Zahl nimmt, die hinten dran so ungefähr 11 Nullen hat? Kann sich jetzt was vorstellen? Tatsächlich gibt es mit der Zahl überhaupt nichts besser zu verstehen. Aber er hat das Kunststück hingekriegt, klarzumachen, worin der eigentliche Schaden besteht, um den es hier geht. Der Schaden besteht gar nicht darin, dass ein Haufen Leute verrecken, dass sonst einiges kaputt geht, sondern der Schaden besteht in einer Geldgröße. Einspruch. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du vorhin argumentiert, das Einzige, was die Politik interessiert, ist Profit, Rentabilität. Da stimme ich dazu. Du hast jetzt aber gerade gesagt, nach dieser Untersuchung, dass das ein Defizit, das erst innerhalb von mehreren Jahrzehnten eintritt. Das bedeutet, dieses Argument dürfte eigentlich die Politik gar nicht interessieren. Komme ich gleich drauf. Verstanden. Komme ich gleich drauf zurück. Also, er hat erstmal das Kunststück hingekriegt, zu sagen, worin der eigentliche Schaden besteht. Das ist nämlich ein Geldgrößenschaden. Wenn es heißt, das kostet unser Wirtschaftswachstum, dann kann er erstmal drauf rechnen, dass die Politik da offene Ohren kriegt. Und dann sagt er noch dazu, das bewirkt eine Rezession, die ist schlimmer als die nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kann er schon drauf setzen, dass Politiker hier mal drauf hören, was der meint, sagen. Ich will bloß mal darauf hinweisen, was schon allein dadurch bis jetzt passiert ist. Eine schöne Verwandlung ist passiert. Vorhin beim Ausgangspunkt. In der Kette, anthropogen, der Mensch, die Industrie, unsere Wirtschaft, war die als Verursacher der ganzen Scheiße benamst. Mit dem, was der Stern jetzt hinkriegt hat, ist der Verursacher das Opfer. Nicht mehr unsere Wirtschaft ist der Verursacher dieses von dem ganzen Mist, sondern unsere Wirtschaft wird das Opfer sein, sagt er. Da wird es für die Politik interessant. Wenn unsere Wirtschaft von irgendwas zum Opfer gemacht wird, dann kann das Gemeinwesen der Sache so ohne weiteres nicht zuschauen. So unfair hat sich der Stern das ja auch gedacht mit der Veröffentlichung von der Rechnung. Der gute Mann liefert aber gleich nach der schlechten Nachricht eine gute hinterher. Und die lautet, man muss den Anstieg auf 2 Grad begrenzen. Nicht, dann passiert nichts. Nein, dann wird das Ganze wirtschaftlich beherrschbar. Dann kostet es ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts, mit dem, was bis jetzt schon alles angerichtet ist, so umzugehen, dass es nicht in dem Katastrophenszenario endet, sondern immer noch ein Wirtschaftswachstum dabei möglich ist. Und da sagt er selber dazu, auch ein Anstieg um 2 Grad wird dazu führen, dass etwa 30 bis 40 Millionen Afrikaner zusätzlich verhungern. Dass einige Millionen Bangladeschi zum Beispiel ersaufen und so weiter. Bloß das ist alles kein Problem der wirtschaftlichen Beherrschbarkeit. Das ist ein anderes Thema, das wird nebenbei dann auch sofort aufgemacht und von der Politik behandelt. Kommt in die Besprechung mit rein, zum Beispiel in Heiligenkamm. Das ist nämlich eine Frage der politischen Beherrschbarkeit. weil die 30 bis 40 Millionen Afrikaner sind sowieso kein Wirtschaftsfaktor. Und ein paar Südseeinsulaner, Bangladeschi und ähnliches eigentlich auch nicht. Sondern es ist ein Problem, wie geht man damit um und vor allem im Hinblick darauf, dass die bloß nicht auf die Idee kommen, dort abzuhauen und zu uns zu kommen. Oder dass welche aus Lateinamerika, wo es auch ziemlich übel zugehen wird, abhauen und nach Amiland kommen. Und da hat die Politik inzwischen sowieso schon wegen der wirtschaftlichen Beherrschbarkeit des ganzen Globus ihre Verfahren, schon weiterreichende Pläne und so weiter. Die muss man halt draußen halten. Mit aller Gewalt. In dem Hinblick haben die Amis übrigens schon vor 5 Jahren, nicht erst jetzt bei G8, durchaus zugestanden, dass es sowas wie einen Klimawandel gibt. Obwohl sie nebenbei immer behauptet haben, es wäre eigentlich bloße Erfindung. Sie haben nämlich damals ihre erste Studie aufgelegt mit dem schönen Titel National Security and Climatic Change, wo sie genau auf sowas eingegangen sind. Wenn sich beim Klima allerhand tut und Elend und Not noch ein Stück weiter ansteigen, dann muss man noch ganz andere Maßnahmen ergreifen, um dagegen die nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Da muss auch an dem mexikanischen Zaun noch ein bisschen was anders passieren, in den Häfen und so weiter erst recht. Interessant ist also an der Ecke überhaupt nicht, dass und wie Menschen unter dem, was mit dem Klima angestellt wird, leiden. Interessant ist, dass, wie vorhin gesagt, der Täter jetzt zum Opfer werden könnte. Dann heißt es aufgepasst. Und wer den Schaden in dieser Sorte rechnet, wer die in den Geldgrößen rechnet, der hat ja schon festgelegt, nach welchem Maßstab welche Sorte Abhilfe eigentlich ansteht. Ist der VWLer ist da ganz simpel gestrickt, es geht ja so einfach zu in der hiesigen Welt. Die ganz einfache Rechnung, wenn die Vermeidung des Schadens weniger kostet als ein Eintritt. Umgekehrt, wenn die Vermeidung mehr kostet als der zu erwartende Schaden, dann ist die Abhilfe uninteressant, weil ökonomisch sinnlos. Es ist einfach die Umkehrung seiner frohen Botschaft. Auf 2 Grad begrenzen geht auch mit 1% BIP. Dann macht, was dagegen tun, ökonomisch Sinn. Anders würde es das nicht tun. Und darum hat zum Beispiel der Bundesumweltminister Gabriel nach der Rechnung vom Stern, nachdem der Stern gesagt hatte, mit 1% des BIP sind 5% Schaden im BIP zu vermeiden, hat der Gabriel gesagt, na also, dann lohnt sich's doch. Und jetzt kommt dein Punkt. Von wegen, damit ist die Sache überhaupt noch nicht zu Ende. Jetzt kommt der Punkt, auf den du angesprochen hast. Da sagen sie nämlich glatt, ja, jetzt müssen wir aber schon nochmal genauer gucken, was wird hier eigentlich gegeneinander aufgerechnet? Erstens, ein möglicher Schaden. Und der wird auch gleich noch als so eine Größe über die Welt hinweggenommen. Da muss man doch erstmal differenzieren. Da kommt es nämlich sehr drauf an, wen trifft es wie. Wer hat welche Sorte Schaden davon? Zweitens, selbst wenn man möglichen Schaden konstatieren, hat die Rechnung einen Pferdefuß, weil wir reale Kosten, die wir jetzt aufwenden sollen, ins Verhältnis zu einem möglichen Schaden stellen. Beide Sachen zusammen heißen, da wartet man besser mal ab. Ehe wir heute reales Wachstum quasi missbrauchen, wegen Schäden, die, naja, da fangen sie wieder an, obwohl sie so tun, es wäre alles klar, die nicht ganz gewiss sind und von denen vor allem eins nicht gewiss ist, wie sie sich auf wen auswirken, Bevor wir da für reales Wachstum missbrauchen, muss man erst mal abwarten. Hier nehme ich die zwei Argumente. Erstens tritt er wirklich ein. Zweitens, wenn ein Schaden eintritt, kommt sehr drauf an, nach den Maßgaben, wen trifft es wie, wie sich das auf unsere Konkurrenzverhältnisse zu anderen Staaten, zu anderen nationalen Ökonomien tatsächlich auswirkt. Und da sind sie schwer am Rechnen. Das sind harmlose Professoren in Stuttgart-Hohenheim an der Landwirtschaftlichen Hochschule. Zum Beispiel ein sehr biederer Landwirtschaftsprofessor. Sind da schon längst zugange und sind, ohne dass sie einer groß aufgefordert hat, im Dienste dieser Sache unterwegs. Hört man so mittendrin beim Autofahren im SWR schöne, gute Nachrichten aus Hohenheim zum Klimawandel. Der zu erwartende Klimawandel wird dazu führen, dass bei uns Sachen wachsen, die bisher noch gar nicht gewachsen sind, die bisher nur in Spanien gediehen sind, in Italien und so weiter. Die werden hier auch gut gedeihen, weil das Wasser geht uns nicht aus. Bindestrich. Im Unterschied zu Spanien und Italien. Es wird nämlich dann nicht nur das Zeug bei uns wachsen, sondern wenn wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten, und da bin ich seit 4 Jahren am Forschen und habe schon glänzende Ergebnisse, dann übernehmen wir von Agrarproduktion her den gesamten Markt, den bisher Spanien und Italien hatten. Da merkt ihr, da können die sagen, Schaden, da fragen die, wer und wie. Ja, wenn die Spanier abschiffen, die Italiener abschiffen, wir dafür aber einen Markt übernehmen können, so ist der Schaden für uns relativ gesehen eventuell sogar ein Vorteil. So geht deren Rechnung. Also, aus dem letzten Punkt gibt es einen Übergang zu dem nächsten Sorgenkind. Nicht nur, bevor wir mögliche Schäden mit realem Wachstum verrechnen und da vielleicht was vergeigen. Weil wenn wir jetzt Wachstum missbrauchen, ist es ja glatt ein wirklicher Schaden, anstatt Wachstum zu benutzen, weiteres Wachstum zu produzieren, die Staatseinnahmen zu mehren, die Verantwortungsfähigkeit in Sachen Verfügung über Mittel der Republik zu stärken. Schauen wir da erstmal genau nach, welche Schäden wo sind. Und zweitens, das Stichwort dazu, was jetzt kommt, heißt, keine Alleingänge. Kennt ihr auch alle, hat es früher auch schon gegeben. Von Einführung von CAD beim Auto, über Umweltschutzauflagen und so weiter. Immer hieß es, keine Alleingänge. Wo kommen wir denn hin, wenn wir zur Schadensbegrenzung was aufwenden? Wirtschaftswachstum missbrauchen, habe ich vorher gesagt. Andere tun es nicht. Dann bremsen wir unser Wachstum und gewähren anderen den Vorteil davon. Das ist das Thema, keine Alleingänge. Es ist also der Übergang zu sagen, wenn aufs Klima in irgendeiner Art und Weise Rücksicht genommen werden muss, Kosten dafür aufgewendet werden sollen, dann gilt es durchzusetzen, dass das, ich sage es mal in Klammern, noch heißt nämlich auch andere das tun. Und da ist man beim zweiten Sorgenkind der Nation, und das ist heutzutage fast noch wichtiger als das erste, namens Wachstum. Das heißt nämlich internationale Durchsetzungsfähigkeit Deutschlands. Aber ich mache jetzt mal kurze Pause, vielleicht gibt es ja dazu Einwände oder Ergänzungen. Habe ich deinen Einwand richtig aufgegriffen? Ist das in der Ecke gemeint? Komme ich auch nur drauf. Wenn du die Frage so stellst, sage ich nein, aber in Sachen Energiepolitik schon. Aber da komme ich noch hin. Also, zweiter Punkt, von wegen keine Alleingänge. Das Argument, was von der Politik dazu in die Welt gesetzt wird, lautet: Klima macht an der Grenze nicht Halt. Man kann den Klimawandel nicht national bekämpfen, soll man daraus lesen. Ein Punkt, klar, brauchen wir nicht lange rummachen. Natürlich ist das, was da jetzt passiert, die CO2-Konzentration, auch die CH4-Konzentration, Resultat der internationalen kapitalistischen Akkumulation. In dem Ausmaß, wie da alle beteiligt sind, mitmischen, alle Anstrengungen machen, da die Nase vorn zu haben, liefern sie ihren Beitrag. Ja, das ist sozusagen ein Aggregat der weltweiten Kapitalakkumulation. Bloß kann nicht bekämpft werden national. Das ist der falsche Schluss, das ist nämlich eine einzige Lüge. Klima macht an der Grenze nicht Halt, kannst du genauso gut umdrehen. Muss ich nur mal vorstellen, die Hauptverursacher von dem Zeug, USA und Europa, den sagen, 30% Reduktion machen wir in den nächsten Jahren. Dann wäre das in der Wirkung weltweit ungefähr immer noch bei 15-20%. Es wäre ungefähr in der Größenordnung, zu der Stern sagt, dann wäre es wirtschaftlich beherrschbar. Wenn sie noch mehr machen, wäre sogar durchaus eine Absenkung überhaupt. Da sagen sie, das geht nicht und das ist ein Lügen, das wollen sie nicht. Mit dem Argument, was ich schon gesagt habe, bevor wir Kosten aufwenden, Wachstum missbrauchen, uns beschränken und dann andere, auch noch Konkurrenten von uns und auch noch aufstrebende Konkurrenten, einen Nutzen davon haben, machen wir lieber so weiter wie bisher. Und das basiert auf der ganz simplen Gewissheit von den Figuren, die sich da in Heiligendamm versammelt haben. Da haben nämlich die 8 gehockt, die 90% der Sauerei anrichten. Dieser Standpunkt basiert auf der ganz einfachen Gewissheit, dass ihr scheiß Wachstum als Geldvermehrung auf einem Weltmarkt funktioniert. Dass um diese Geldvermehrung auf dem Weltmarkt nicht nur Kapitale konkurrieren, sondern auch Nationen in Gestalt von, wie das heute heißt, Standort. Dass also ihre Standorte in Konkurrenz zu den anderen stehen in puncto, was holen wir aus der Weltwirtschaft und Geldvermehrung für unser Geld, für unseren Standort raus. Deswegen sind Sie ganz sicher, Kosten, die aufgewendet werden, damit das Kapital seine eigene Grundlage nicht ruiniert, müssen wir dafür sorgen, dass alle Staaten, die ihre Wirtschaft aufmachen müssen, sonst Konkurrenznachteil. Umgekehrt, überhaupt keine Rücksichtnahme auf Klima, Menschen, Natur, wenn der Erfolg einer solchen Rücksichtnahme nicht einen zurechenbaren Vorteil hat. Es ist nichts Neues. Ich erinnere euch an andere Punkte, wo man sowas auch schon erlebt hat. Es hat vor 4-5 Jahren mal das Thema gegeben, brauchen wir nicht weltweit eine Sozialkarte. Das Thema ist ungefähr zur selben Zeit aufkommen wie hierzulande, Agenda 2010. Da haben sie klar gesagt, dass in allen möglichen Ländern der Welt Leute ausgebeutet werden. Woanders entdecken die immer ganz schnell Ausbeutung. Dass da Kinder arbeiten, dass Leute für Scheißlöhne arbeiten. Das müsste man doch irgendwie bekämpfen. Und gleichzeitig in Welt in die Programm, ein Programm in die Welt gesetzt, so rum. Was bis zu dem Punkt gegangen ist, dass Ein-Euro-Jobs ein Schlager werden. Wie kommt sowas zustande? Ja, mit demselben Argument, wenn es Rücksichten gibt, dann hauptsächlich die anderen und Erfolg selber zurechenbar. Wir haben eine sauproduktive Wirtschaft und stehen in vielen Bereichen vor der saudummen Konsequenz, dass andere durch die Niedrigkeit der Löhne unsere Produktivität konterkarieren. Da können wir ja noch so produktiv sein, so feine Maschinen haben. Wenn du in Indien anfindest, der für einen Euro oder noch weniger in der Stunde die Arbeit macht, dann macht es ungefähr 80% der Produktivität zunichte. Also haben die Inder das gefälligst bleiben zu lassen und wir haben uns in die Größenordnung bei den Löhnen vorzurobben. Dann ist unsere Produktivität mit denselben Löhnen wieder total unschlagbar. So kommt Rücksichtnahme bei den Figuren zustande, nicht nur beim Klima. Immer dieselbe Scheißrechnung auf Kosten der Leute. Also, wenn Rücksichtnahme, dann zurechenbarer Vorteil. Wenn wir den Standpunkt einnehmen, dass andere auch ihre Wirtschaft beschränken sollen, Kosten auf sich nehmen sollen, damit wir alle zusammen was zur Sicherung der Grundlage tun, dann aber doch bitteschön nach einer Art und Weise, die günstig ist. Nicht umsonst gehen sämtliche Vorschläge der BRD übrigens seit Kyoto von einem Stichzeitpunkt aus, nämlich der Emissionen des Jahres 1991. Da haben sie ganz großkotzig gesagt, und wir machen gleich eine Selbstverpflichtung, von diesem Stichpunkt an Reduktion um 20%. Es war 1991. Fällt euch da was ein? Haben wir ein Buch rausgegeben, das hat den schönen Titel gehabt, DDR kaputt, Deutschland ganz. Was hat es mit dem Klimawandel zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Ja, von dem Punkt günstige Maßstäbe aufzumachen, ziemlich viel. Es war nämlich für Gesamtdeutschland gerechnet, das Jahr mit der absoluten Emissionsspitze. Da gab es die westliche Industrie und da gab es noch die DDR-Industrie. Mit ihren Braunkohlekraftwerken, mit ihren Kleinkraftwerken in einzelnen Industriebetrieben, wo wahnsinnig Braunkohle verheizt worden ist und so weiter. Nach 91, wisst ihr ja, wurde da drüben so ziemlich alles platt gemacht. Was es an alter DDR-Industrie gab, gibt es so gut wie nicht mehr. Wo ja, ist er zumindest modernisiert worden, aber in der Regel platt gemacht worden. Es ist also, ohne dass die irgendwelche besonderen Aufwendungen gemacht haben, schon im Jahr 1997 die CO2-Emission in Gesamtdeutschland 27% unter dem 1991er Wert gelegen. Und im Jahr 2000 immer noch 20%, heute sind es noch 18%. Jetzt schwadronieren sie rum, was sie für Kings wären in Sachen CO2-Reduktion, wo sie heute sagen, 20% Verpflichtung im Vergleich zu 91, müssen die ihre Emissionen um ganze 2% noch reduzieren. Dann können sie angeben, wir haben die 20% geschafft und wo bleibt ihr? Also, es ist immer bei diesem Thema, bei diesen Themen muss man sagen, ob es Umweltschutz war oder sonst was, es ist immer die Tour, wenn was als, naja, halbwegs notwendig angesehen wird, an Beschränkungen fürs Kapital aufmachen, dann möglichst immer so, dass andere möglichst dicke Beschränkungen aufgemacht kriegen, man selber dabei gut wegkommt, um den Konkurrenzvorteil einzufahren. Und die Beispiele gehen parallel zu dem ganzen Klimathema überhaupt nicht aus. Kaum auf dem EU-Gipfel das Thema aufgemacht oder zur Vorbereitung, hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, dass die EU für die Autos Vorschriften machen soll, die da lauten. Die Autos dürfen in Zukunft ab dem Jahr 2010 oder 12, hat die EU gesagt, pro Kilometer nur noch 120 Gramm CO2 hinauspusten. Wäre ja mal ein Stück Beschränkung. Wer hat gejault? das gesamte deutsche Bundeskabinett, inklusive Gabriel als Umweltminister, mit dem Argument, die wollen doch bloß unsere Automobilindustrie kaputt machen. Weil 120 Gramm, das schaffen vielleicht italienische, spanische, französische Kleinwagen. Aber das Rückgrat der deutschen Automobilindustrie besteht aus einer ganz anderen Sorte Autos. Ja, der Corsa wird es vielleicht auch schaffen, aber der ist ja nicht immer autochton deutsch. Das ist sowieso halber Omi. Aber Mercedes, BMW, vielleicht sogar noch Porsche, 120 Gramm, können sich die Autos gar nicht mehr produzieren. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das war der Standpunkt des europäischen Vorreiters in Sachen Klimaschutz zu diesem Vorschlag der EU-Kommission. Haben sie ja gekippt. Die EU ist jetzt am Ausarbeiten für lauter Sondervorschriften. Da gilt dann für irgendwelche Kleinwagen, gelten vielleicht die 120 Gramm und Mercedes kriegt die Kondition 250. Seid ihr, wie groß die Karre ist. Klatscht sie jetzt dem Kabinett oder mir? Also, das ist ein Beispiel dafür, wie an solchen Sachen die Konkurrenz aufgemacht wird und wie die Themata verhandelt werden. Es ist immer der Punkt, Festlegung anderer Staaten, die wird gewollt und wird versucht durchzusetzen. Und der Standpunkt hat einen Haken. Der geht nämlich nur mit dem Einverständnis der anderen Souveräne. Nur wenn die sich das einleuchten lassen, wie ist das Thema, da komme ich dann gleich drauf. Nur wenn die sich das, kann er sagen, gefallen lassen, ist sowas durchsetzbar. Es ist also eine Frage der internationalen, in Klammer erstmal diplomatischen Durchsetzungsfähigkeit dieses Konkurrenzstandpunkts. Und wenn es darum geht, wenn darum gestritten wird, dann kommt plötzlich alles wieder in den Streit hinein, wo sie vorher mal behauptet haben, da wäre eigentlich Einigkeit. Bis zu dem Punkt, dass an so einer Ecke die Frage wieder aufgemacht wird, ob sowas wie einen anthropogenen Klimawandel überhaupt gibt. Haben die Amis gemacht jahrelang. Obwohl sie schon solche Studien hatten, ne? Also National Security and Climatic Change, haben sie in den Verhandlungen, wo die Deutsche, die unbedingt mit dem höchsten moralischen Argument die Menschheit leidet, das Thema aufzwingen wollten, haben die Amis zwischendurch immer wieder gesagt, sie haben gar nicht bewiesen, dass es das gibt. Also bis zum Ausgangspunkt, ob sowas überhaupt gibt, wird das Ding zum Streitpunkt. Und erst recht in puncto aller Vorschläge, aller Verfahrensweisen etwas dagegen zu tun, weil die kommen sowieso überhaupt nur auf die Tagesordnung vom Gesichtspunkt, wie verschaffe ich mir bei diesem Thema einen möglichen Konkurrenzvorteil gegen andere. Jede Definition von Schaden, Gefahr oder möglicher Maßnahmen, jede dieser Definitionen ist für sich ein riesiger Streitpunkt. Der hat so nebenbei gesagt zu was ziemlich Absurdem geführt. Es gibt seit etwa 10 Jahren eine Institution, die heißt IPCC. Es ist das International Panel of Climate Change. Das ist eine lustige Institution. Die hat jetzt im Frühjahr war es, ihren Klimabericht vorgelegt. Dazu hat der Laden 10 Jahre gebraucht. Warum? Vom Ausgangspunkt dieser Streitereien in der Politik, alles in der Definition, wird schon immer gleich misstrauisch beäugt, kann da nicht anders einen Vorteil draus ziehen. Haben sie gesagt, wir setzen jetzt Wissenschaftler und Politiker in einer Kommission zusammen. Und da müssen die Wissenschaftler ihre Definitionen, ihre Problemdefinitionen, ihre Prognosen, sogar ihre Vorprognosen, noch ihre Feststellungen versuchen so hinzukriegen, dass daraus eine internationale Konsensfähigkeit wird. Für eine Wissenschaft, eigentlich was total absurd ist, von der Wissenschaft aus müssen wir sagen, ist eigentlich der Inbegriff der Korruption. Aber sie haben in vollster Verantwortung für die Staatenwelt natürlich gehandelt, die Herren Wissenschaftler. Das kann man, muss man sich ungefähr so vorstellen. Ungefähr am Stern seiner Handlung entlang. Also, nach dem, was bis jetzt rausgepustet wird an CO2, noch ein bisschen die Kühe dazu und die Schafe mit ihrem CH4, wird die Erderwärmung bis zum Jahr 2030 4 Grad betragen. Daraus folgen, kann man dann alles Mögliche aufmachen. Bangladesch ist zur Hälfte abgesoffen, Pole sind abgeschmolzen, Teile Europas werden Wüste, Afrika wird zu großen Teilen sowieso fast unbewohnbar und lauter so ein Zeug. In Grönland kann man dafür Viecher weiden lassen. Dazu sagen dann Politiker, nee, wenn ihr das so hinschreibt, da sagen wir gleich, vollkommen unmöglich. Das würde ja solche Anforderungen setzen, dass man da was tut. Kein Konsens. Bitteschön, macht mal eure Prognose anders, dass wir drüber reden können. Also 3 Grad, die Schäden ein wenig reduziert, bei dem ein bisschen mehr, bei dem ein bisschen weniger und so fort. 10 Jahre haben sie an der Ecke rumgestritten. Einen sachlichen Gehalt, also wo wissenschaftlich was festzustellen ist, was tatsächlich los ist, ist da gar nicht der Ausgangspunkt. Sondern was hinzuformulieren, dass die beteiligten Staaten sagen können, naja gut, auf die Definition lassen wir uns ein, auf die Prognose lassen wir uns ein und nehmen es als Basis für weitere Verhandlungen. Das Ergebnis ist das Klimaprotokoll, was jetzt im Frühjahr vorgestellt worden ist, wo manche gesagt haben, naja, ganz so schlimm, wie wir erwartet haben, ist es ja, wird es ja dann doch nicht kommen. Wenn das so ist, wenn so über das Zeug verhandelt wird, wenn so die Konkurrenzfragen an der Ecke aufgemacht werden, dann kann man eins mal sagen, überall wo sowas passiert, wo diese Dinge aufgemacht werden, die zwei, die ich jetzt gesagt habe, möglicher Schaden, reale Kosten, Schaden bei wem, wie, Versuche der Verhinderung, zu wessen Nutzen, wo an der Frage rumdebattiert wird, kann man sagen, da kommt nichts raus. Dort drüber wird ein Thema vielleicht nochmal 15 Jahre in irgendeiner IPCC-Kommission bearbeitet oder sonst was, aber es kommt zu Lebtag nicht irgendwas raus, was irgendwelche Staaten zu irgendwelchen Handlungen verpflichten würde. Ja. Was denn? Ein Weißbier mit viel CO2. Also, das sage ich nicht zufällig, dass bei sowas nichts rauskommt. Die Welt ist voll von solchen Dingern, wo nichts rauskommt. Ab und zu kriegt man es vorgeführt, weil das geht noch in moralisch noch höhere Stufe. Weil schlimmer als wenn der Mensch leidet, ist ja, wenn ein Viech leidet. Weil ein Viech hat ja vom Menschen einen riesen Vorteil. Das kann nie was dafür. Beim Mensch kann man immer nur sagen, der hat Interesse, also wird es ihm irgendwie recht stehen. Beim armen Tier ist der Mensch immer geneigt zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, dass Wale leiden. Dass die Meere leer gefischt werden. Ist das Problem nicht, dass man den Fisch kaum mehr bezahlen kann, sondern die armen Fischlein. Also auch das ist auf den höchsten moralischen Ebenen mal auf die Tagesordnung gehoben worden, in der EU wie international. Das Thema lautet seit ungefähr, ich will nicht übertreiben, aber 20 Jahre sind sicher, lautet internationales Fischereiabkommen. Seit 20 Jahren ist das immer mal wieder Thema auf internationalen Treffen und so weiter. Und in den 20 Jahren ist nichts weiter passiert, als dass jetzt tatsächlich größere Teile von hochtechnisierten Fangflotten langsam aber sicher abgefragt werden. Aber nicht, weil sie was beschränkt haben, sondern weil die Fische tatsächlich fort sind. Es gibt inzwischen dermaßen wenig zu fangen, dass 50% der internationalen Trailerflotte sich langsam nicht mehr rechnet. Da sind ganze Teile des Meeres leergefischt. Bis zu dem Übergang, dass an einigen Ecken die entsprechende Meeresökologie in gewisser Weise auch umkippt. Da ist ja gar nicht zu erwarten, dass sich dadurch, dass jetzt ein paar Trailer wegkommen, sich da groß was erholt. Das Beispiel zeigt doch eigentlich ganz gut, dass die Politik nicht reagiert. Alle diese Fangbeschränkungen, alle diese Abgaben waren ja nicht so viel wert, wie die dahingesprungen. Es waren keine realen Einschränkungen, die Meere sind weiter leer gefischt worden, von allen bedeutenden Fischarten sind 90% inzwischen weg. Ja, sag ich doch. Doch, hier habe ich das Beispiel nur gebracht. Aus solchen Sachen wird normalerweise nichts. Ja, sind wir uns einig. Doch, hier habe ich das Beispiel gebracht. Also, das ist hier erstmal der Punkt. Es bleibt aber ein gewisses Rätsel. Nämlich von meiner Einleitung her. Ja, das Thema Klima hat es doch immerhin geschafft in die allerhöchsten Stuben der Diplomatie. Fischereiabkommen ist noch nie auf die Tagesordnung gekommen. Das wäre ein Hauptanliegen von G8 oder sowas. Oder ein Hauptanliegen von EU. Das ist immer mal nebenbei verhandelt worden. Könnte man nicht. Dann ist es ziemlich schnell wieder beerdigt worden, weil keiner will. Aber dieses Thema ist wirklich sehr weit oben gelandet, sodass, darauf spielst du glaube ich immer an, inzwischen fast jeder Mensch glaubt, dass die Politik würde ganz ernsthaft das jetzt zu einem ihrer Hauptaufgaben machen und da schwer sich um was kümmern. Wie kommt das zustande? Das ist jetzt das Rätsel, was am letzten Punkt bleibt. Der Übergang ist auch zu einem Sorgenkind, das relativ neu und modern ist. Das Sorgenkind heißt Energiepolitik, unsere Energieversorgung. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss bloß das, was bei dem Klimawandelthema auf die Tagesordnung kommt, Verbrennung fossiler Brennstoffe, andersrum mal betrachten. Nämlich, wenn die dermaßen sauwichtig sind, wenn die in dem Ausmaß gebraucht werden, wie sie verbrannt werden, dann ist es ein Hauptanliegen, und ein Hauptstreitpunkt auch in der Politik, zu günstigstem Preis, zu sicherster Versorgung beliefert zu werden mit dem Zeug. Und das ist seit einigen Jahren ein echtes Problem. Fossile Brennstoffe und die Verfügung darüber, eine Hauptvoraussetzung bis jetzt der kapitalistischen Akkumulation überhaupt. Und gleichzeitig seit einigen Jahren ein Feld allerschwerster Bedenken. Öl und Gas wird entdeckt, haben Nachteile, die sich gewaschen haben. Und die liegen in Liefersicherheit, Kontrolle der Lieferanten, Preissicherheit. Richtige, handfeste, imperialistische Sorgen. Und die stellen fest, um Energie werden sogar Kriege geführt. Jetzt ist man an einem Punkt der Politik. Da sagt sie, hier geht es wirklich ums Eingemachte. Und ihr merkt, Klima kommt jetzt gar nicht mehr vor als Sorgen. Öl war unschlagbar billig bis vor wenigen Jahren. Es war der Lebenssaft, auf dem Wachstum, wie ich anfangs sagte, unserer intüdischen Wirtschaft basiert ist. Jetzt ist es absehbar knapp und auch teuer. Müsst bloß mal überlegen, vor knapp über 5 Jahren hat das Barrel Öl noch $12 gekostet. Jetzt sind sie bei 65 und die Prognosen lauten, dass sie auf die 100 zugehen. Und es war problemlos immer zur Verfügung. Mit der Hinzunahme von Gas noch ein Stück problemloser. Nichts mehr ist inzwischen problemlos. Und lustigerweise, nicht zuletzt wegen der Aktionen, die die USA unternommen haben, um die Sicherung der problemlosen Verfügung zu garantieren. Also alle Aktionen, mit denen sie den ganzen Mittleren Osten quasi umgepflügt haben, mit dem Erfolg, dass die Versorgungssicherheit nicht gewachsen ist, sondern noch unsicherer wird. Also, es ist, als der Irakkrieg begonnen worden ist, 2001, sehr vielfältig gesagt worden, es ist ein Krieg, der mal wieder um Öl geführt wird. Inzwischen ist es aus den Medien, aus den Mainstream-Medien zumindest, völlig verdrängt worden. Und es heißt immer, der Irak kostet die USA nur und kostet und kostet, warum gehen sie da nicht raus? Tatsache ist die, die exportieren aus dem Iran, aus dem Irak, Entschuldigung, ca. 6 Millionen Barrel pro Tag. Das ist mehr, was sie da rausholen, als was sie da reinstecken. Deswegen lohnt sich das. Das ist immer noch ganze 10% von dem, was wir rausgepumpt haben. Bitte? Das ist gerade 10% von dem, was wir mal rausgepumpt haben. Ja, funktioniert noch nicht gescheit. Wir sind ja seit 2001 oder schon, aber seit 2000 womöglich schon über den Peak Oil hinüber. Das heißt, sämtliche Erdölquellen, wenn man das zusammenrechnet, lassen nach. Das ist auch der Grund, warum es immer teurer wird. Nur die USA selber, die sitzen an der Quelle und haben noch genug. Das mag ja sein, dass die dafür einen Sondervorteil haben. Ist erstmal durchaus die Sache. Aber unsicher machen, was die Amis da gemacht haben, ist natürlich nicht, sie besetzen die Quelle und zapfen selber ab. Die Kritik am Irak war ja gar nicht, dass die kein Öl liefern. Im Gegenteil. Ja, durch die Sanktionen war es ja jahrelang auf unter einem. Na also, da merkst du, die haben Sanktionen gemacht. Haben also gesagt, wir verzichten glatt auf die Öllieferungen, um an in die Knie zu zwingen. Aber aus welchem Grund? Seitdem das Öl teurer wurde und der Bedarf ständig gewachsen ist, haben sie einen miesen Befund an dem Saft entdeckt. Ganz anders als zum Beispiel Saudi-Arabien, was seine Öldollars immer fein recycelt, die Emirate genauso. Geldanlagen in USA und Europa sucht. Mercedes-Aktien kauft, Chrysler-Aktien kauft. Hat Saudi-Arabien ein nationales Programm, der Irak ein nationales Programm aufgewendet. Verwendung der Öleinnahmen, um eigene nationale Ambitionen voranzubringen, die auch noch hießen, eine konkurrenzfähige arabische Nation, die sich nicht einfach umstandslos den imperialistischen Anforderungen der Amis und der Europäer unterwerfen muss. Und für das Gleiche, was jetzt am Iran aufmachen. Die haben festgestellt, da wo große Öleinnahmen sind, ist gerade die Masse der Einnahmen, die die dort drüber haben, eine Verunsicherung unserer Kontrolle und eine Sicherstellung der Botmäßigkeit des Souveräns, der da drauf hockt, der bloß die Belieferung von uns als seinen Auftrag kennt und ansonsten schöne Geldanlagen auf der Welt sucht. Sie entdecken es am laufenden Meter auf der Welt. Da haben sie den Iran entdeckt, jetzt entdecken sie den Chavez. In Venezuela, eine Mordsölquelle der Amis. Selbst da machen sie erstmal den Übergang zum Boykott. Da ist ihnen, dass der das als Plan, machen sie noch nicht. Auch da sagen sie, es ist wichtiger, dass einer, der auf den Ölquellen hockt, die nicht für seine Souveränitätsambitionen missbraucht, als dass er uns immer zuverlässig beliefert. Also, da wird gerade die Verteuerung des Öls und die Masse des Bedarfs als ein Riesenproblem entdeckt. Jetzt habe ich von so Dingern von den Amis geredet. Was ist denn mit Europa? Die haben halt Russland entdeckt als eine Alternative, sich unabhängig zu machen von einem Ölmarkt, wo die Amis den Daumen drauf haben. Bis hin zu dem Vorhaben, eine Energiekarte mit Russland aufzumachen. Vor 10 Jahren haben sie die sich ausgedacht. Und der Putin sagt jetzt endgültig, dass er das so nicht mehr unterschreibt. In der Energiecharta hatten sie vor, dass Russland unterschreibt, es verpflichtet sich zu zivilen Preisen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das zivil da drin umschrieben haben, also dem Weltmarktpreis jedenfalls immer hinterherlaufend, verpflichtet sich, den Bedarf Europas an Öl und Gas sicherzustellen. Da kommen in dem ganzen Ding Interessen von Russland überhaupt nicht vor. Es ist der Versuch, den Putin quasi zu degradieren auf die Energiereserve Europas. Der ist unser Hinterhof, so wie die Amis mit dem Mittleren Osten ihr Programm haben, als ihren Energiehinterhof oder Südamerika auch. Und über die steigenden Einnahmen aus der Masse des Bedarfs und aus dem steigenden Preis ist was sau Unangenehmes passiert. Das erste war schon vor 3 Jahren. Da macht der Putin was, das war ein erster Riesenaffront. Da ist er hingegangen und hat seine ganzen Auslandsschulden auf einen Schlag vorzeitig zurückbezahlt. Eine Frechheit sondergleichen. Worin besteht die? Ein Erpressungsmittel, das gegen ihn auswärts vorhanden ist, nämlich seine Schulden, hat er den einfach aus der Hand genommen. Dazu haben ihn die Öleinnahmen und die Gaseinnahmen befähigt. Und heutzutage geht er hin und sagt, wenn mit mir was ausgehandelt wird, dann sind die russischen Interessen gerade so bedeutsam wie die auf der anderen Seite. Ob das jetzt ein Energievertrag, Liefervertrag mit Europa ist, ob das ein Militärabkommen ist, KSZE, Streitkräftebegrenzung, Raketenaufstellung, der Streit, den es jetzt gibt und so weiter. Seitdem der sowas machen kann, hat sich das Klima merklich verändert. Wenn er das Verhältnis zu Russland ein Stück weit beobachtet, könnte er das richtig nachvollziehen. Der Mensch ist von einem Freund Deutschlands inzwischen locker zu einem einzigen Verbrecher mutiert. Das ist die europäische Tour zu sagen. Da ist von diesem goldenen Saft und dem Gas festzustellen, dass er erhebliche Probleme bereiten. Die machen nämlich nicht uns nur unabhängig, sondern die machen uns eher abhängig. Und andere, die Lieferanten sind, die wir sonst im Griff hätten, haben dort darüber glatt die Verfügung über Mittel ihrer Souveränität, dass sie frech werden, eigene Ambitionen aufmachen und nicht nachfragen, was eigentlich geduldet ist und was nicht. Also, seien es irgendwelche im Mittleren Osten mit ihrer arabischen Nation, seien es welche in Lateinamerika mit ihrem, so komisch das sein mag, Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Wir haben ja vor 2 Monaten das Thema Venezuela immer durchgekaut. Wer mag, kann sich im Internet die anhören. Oder sei es in Bezug auf Europas, Russland, ein Staat, den man eigentlich geglaubt hat, schon ziemlich weitgehend zerlegt zu haben, halbwegs im Griff zu haben, und der jetzt darüber plötzlich wieder als international zu berücksichtigende und gar nicht so ohne weiteres zu ignorierende Macht auflebt und seine Ansprüche stellt. Ein richtiges Ärgernis, was mit diesem Energielieferanten fossile Energie verbunden ist. Das ist ein wirkliches Problem der Politik und ist auch nicht nur ein europäisches. Europäisch ist es doppelt, auch die Amis haben so angesehen. Und auch da wird bei denen sehr viel Verwechslung getrieben, obwohl das Wort kaum vorkommt, mit Klima. Da geht der Bush hin und sagt, wir sind süchtig nach Öl. Da meint mancher, jetzt hätte er zugeben, dass die Amis zu viel von dem Krempel verbrennen und damit unser Klima versauen. Nein, der Bush hat gesagt, wir sind süchtig von Öl und daraus folgt nicht Klimawandel, Klimakatastrophe, sondern so wird Amerika schwach und abhängig. Also, Europa entdeckt sich dann gleich als doppelt abhängig. Von dem einen Ölmarkt, wo die Amis die Flossen drauf haben. Das sind diejenigen, das haben sie mit ihren Kriegen auch sichergestellt, die ja auf der einen Seite quasi den Zugang zu diesen Energierohstoffen sichern. Und dann entdeckt Europa sofort, derjenige, der das sichern kann, kann es auch abdrehen. Die können sagen, es wird einer boykottiert, da wird nichts mehr geliefert und so weiter. die das sichern, sind auch die Hauptnutznießer dann von diesem Markt. Ihr eigener Zugang ist am ehesten gesichert. Ihr eigener Nutzen ist gleich doppelt gesichert. Beim Ölmarkt, über einen Punkt, der bei Russland zum Beispiel immer wieder sowas hergibt, um den Amis wegzudrohen. Der ganze Ölmarkt wird in Dollar fakturiert. Es ist ein riesen Dollarbedarf auf der Welt, das für die Amis die Bombengrundlage, ihre Staatsverschuldung über Grenzen auszutreiben, da tut sich Europa schwer mit. Also dadurch, dass das Zeug in Dollar dauernd fakturiert wird, ist der wachsende Ölbedarf über den Dollarbedarf ständig ein Stück weit Stärkung Amerikas. Allein daraus, nicht bloß, dass sie am ehesten über den Saft verfügen. Also ist gegenüber USA schon ein Ärgernis der Ölmarkt. Den hat man gar nicht in der Hand, sondern die. Und die Alternative, die man sich mal gedacht hat, Energiekader mit Russland, denselben Pferdefuß, jetzt werden die Russen frech. Sagen sogar, wenn der Merkel dort ankommt und sagt, ich habe dir gesagt, du sollst die demonstrieren lassen, dass der Putin sagt, und wie macht das bei euch? So rotzfrech ist er. Diese Umstände erzeugen bei den Politikern einen dringenden Bedarf. Und das ist der nach einer anderen Energiepolitik. Die hat den Inhalt, was kann man alles tun? Was kann man unternehmen, um von der immer noch relativ einseitigen Abhängigkeit von Öl und Gas ein Stück wegzukommen? Da setzt die BRD auf etwas, was schon lange hier zugange ist, nämlich mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Das hat sie sich schon seit einiger Zeit geleistet, hier Kosten aufzuwenden. Einspeisungsvergütung und so weiter, wo die BRD Gesetze beschlossen hat, dass alternative Energie vom Staat aus quasi bezuschusst wird oder zumindest steuerlich bevorteilt wird. Nebenbei, es ist ein kleiner Hinweis drauf, was die Volksbetörungskampagne soll. Wir alle müssen Energie sparen. Wir alle sind dran schuld, wenn wir unsere drei Kerzen anzünden oder in Urlaub fliegen und so weiter. Es ist dieselbe Tour, mit der sie schon immer diese Sortpolitik in der BRD gemacht haben. Der ganz normale Mensch als Konsument soll sich moralisch das zu Herzen nehmen und dann freudig die Kosten auf sich nehmen, die der Staat ihm aufzwingt. Die erste Sortsteuer, wo er dafür hat blechen müssen, hieß noch Ökosteuer. Die muss jeder bei uns an der Tankstelle blechen, bei der Stromzahlung und so weiter. Die richtig großen Energiefresser müssen die konsequenterweise nicht bezahlen. Und das wird ja unsere Wirtschaft schwächen. Aber wenn man die Leute bezahlen lässt, deren Geld sowieso bloß zum Verfressen da ist und nicht zum Vermehren, dann kann es bloß ein positiver Beitrag für unsere Nation sein. Also, und dasselbe wird jetzt wieder abgezogen, neu aufgemacht. Die nächste Steuer, die da kommt, heißt garantiert Klimasteuer anstatt Öko. Oder Klimapfennig, oder wollen Sie sich da alles einfallen lassen? Also, alles das haben Sie schon in Angriff genommen. Alles von einem Ideal aus, was es hier schon eine ganze Zeit lang gibt. Nämlich, man müsste sowas haben wie eine weltkrisenfeste, importunabhängige nationale Energiebasis. Wo man nicht andere Souveräne mit Mitteln ausstattet, die dann unter Umständen gegen einen verwendet werden, sondern selber alles in der Hand hat. Und jetzt braucht man sich nichts vormachen. So eine Energiepolitik mit diesem Ideal und Maßnahmen, die dafür unternommen werden, die sind zugleich ein Angriff auf den bisherigen Weltenergiemarkt. Ein Angriff auf dessen Nutznießer. Wenn die EU so Vorschläge macht, wie sie es gemacht hat, in Kyoto und danach, dann werden die Amis deswegen intransigent, weil sie durchaus erkennen, das ist der Versuch der Europäer, sich aus den Abhängigkeiten ein Stück rauszulavieren, die man von Amiland durchaus schätzt und deren Konkurrenzvorteil man gern pflegen würde. Auch Russland erkennt an den Dingern ganz klar einen Versuch, diese Sorte Energiepolitik als Versuch, die Mittel dieses neuen russischen Selbstbewusstseins ihnen wieder zu nehmen, zu beschränken. Also die Gegensätze, die wir im vorigen Punkt als Konkurrenz um die Vorteile haben, kommen jetzt wieder, aber andersrum auf den Tisch. Als Angriff auf den Nutzen aus der bisherigen eingerichteten imperialistischen Ordnung in Sachen Energie. Nichtsdestotrotz, selbst die USA machen den Übergang, die Abhängigkeit von so großen Öllieferanten zu reduzieren für ihre Unabhängigkeit. Man kann Venezuela viel schneller mal den Ölhahn zudrehen. Also nicht Venezuela dreht ihn zu, man dreht es denen zu als Boykott. Wenn man den Bedarf an diesem Saft besser verteilt, mehr in eigener Hand hat und so weiter. Auch die haben deswegen Programme, die heißen zum Beispiel erneuerbare Energien. Wie hier die Konkurrenzsituation abläuft, kleinen Moment noch, kann man an dem sehen, wie das besprochen wird. Wenn hier im Fernsehen eine Sendung gezeigt wird, Getreide als neuer Energielieferant. Also nicht mehr als Lebensmittel, obwohl Hunger in der Welt zu Massen, aber viel günstiger Getreide zur Stromerzeugung, verbrennen. Nachwachsender Rohstoff, Ökobilanz hervorragend. Wir sind Spitze. Wenn USA sowas auflegen, nicht mit Getreide, sondern mit Mais, dann heißt die Überschrift in der Zeitung Diesel statt Tortilla. Weil die Wirkung ist, ja, die Amis haben bisher ihre landwirtschaftlichen Überschüsse, vor allem in Sachen Mais, kostengünstig im Ausland platziert. Mit ein wenig Staatszuschuss zum Beispiel die gesamte mexikanische Maisproduktion, weil weniger produktiv, platt gemacht. Dafür massenweise Mais nach Mexiko geliefert. Mit der neuen Verwendung von Mais wird diese Nahrungsgrundlage, eine wesentliche Nahrungsgrundlage der Mexe für ihre Tortillas, schweineteuer. Sodass viele sich überlegen müssen, was sie jetzt anstatt Tortilla fressen. Amis kriegen das zum Vorwurf. Dann machen sie sogar noch den Übergang und sagen, sie haben in Lateinamerika nicht nur Venezuela als Öllieferanten, sondern sie machen ein ganz neues Programm. Sie machen in Lateinamerika Öko-Emirate auf. Das heißt, sie machen das Angebot an lateinamerikanische Staaten, sie machen riesen Maispflanzungen auf und die Amis machen daraus Biodiesel. Hauptsächlich in Amerika. Ist nämlich das Schöne, dann hat man selber die Verarbeitung mit der Biomasse in Gestalt von Mais, können die in Lateinamerika dann sowieso nichts anfangen. Also hat man schon ein Stück diversifiziert, wieder selber in der Hand. Wird sofort ihnen vorgemacht, das ist ein einziger Anschlag auf unseren Urwald. Nämlich ja unser, der Urwald ist unser, der könnte denen. Dann hauen die nämlich Urwald um und bauen ihren Mais dahin und dann ist die Ökobilanz gar nicht positiv, ist nämlich der Urwald fort, dafür steht Mais. Also, immer wenn die anderen sowas machen, ist sowas ganz anders zu begutachten, als wenn die BRD solche Programme aufmacht. Die geht hin und sagt, ihre Technologie ist schon ein Stück weit von dran. Da verweist sie auch wieder auf, was sie klimamäßig schon erreicht hätte. Wie weit es eine Lüge ist, habe ich vorher gesagt, von wegen Basis 1991. Aber immerhin haben sie in Sachen alternative Energien, vom Windradl bis zur Solarzelle und in Sachen Energieeffizienz, sowohl in der Erzeugung als auch in der Verwendung, einiges schon hingelegt, einfach weil die bisherigen Energiepreise in ihrem Steigen da schon ein gewisser Stachel waren, wo sie sagen, da können wir der Welt ein Angebot machen, das dann ganz besonders gut wird, wenn wir die anderen Staaten dazu verpflichten können, anstatt ihr Emissionswachstum zu machen, gerade bei den nachrückenden Staaten China und Indien, sie zu verpflichten, weniger zu emittieren. Dann können die das Angebot, was wir mit unseren Technologien haben, gar nicht mehr abwenden, gar nicht mehr ablehnen. Dann müssen die das haben, um ihren Verpflichtungen einzugehen. Nächste Jubelzeile in der Zeitung. Der Klimawandel könnte für Deutschland ein gigantischer Wachstumsimpuls werden. So geht die Konkurrenzfortsetzung in den Punkt, wo wir jetzt sind. Und jedem ist klar, dass hier nicht nur über Konkurrenz diskutiert wird, sondern dass ein richtiger Angriff auf die Interessen anderer gestartet wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ziemlich wichtig ist, aus meiner Sicht sehr wichtig ist, zu unterscheiden zwischen zwei Sorten regenerativen Energien. Einmal nachwachsende Rohstoffe, Biosprit, wo du die Problematik exakt angesprochen hast. Der Hintergrund, warum das jetzt boomt, ist allerdings der, dass das von großen Konzernen in den Griff bekommen werden kann. Das können sie zentral steuern, sie können ihre Raffinerien beispielsweise. Und ist ein Riesengeschäft für BASF und so weiter. Also was lässt sich zentralistisch handhaben? Auf der anderen Seite Solarenergie, Wasserkraft, auch Windenergie. Das sind Sachen, die dezentral hergestellt werden können, umgesetzt werden müssen, wo die großen Konzerne das nie in den Griff kriegen können. Und deswegen war es auch so, dass hier in Deutschland über Jahre hin das immer nur in der Öffentlichkeit so dargestellt worden ist, wir fördern das. In Wirklichkeit ist es gebremst worden. Das ist hier für Steinkohle und Braunkohle jährlich 5 bis 6 Milliarden an Subventionen geflossen. Es ist hier auch in Rot-Grün jährlich 7 Milliarden pro Jahr zur Subventionierung der Atomenergie geflossen. Das ist weniger als 1 Milliarde zur Unterstützung über das EEG, wenn man das mal alles zusammenrechnet, für Solarenergie, für regenerative Energien insgesamt geflossen. Also ein riesen Ungleichgewicht. Ja, aber jetzt muss ich dir ansagen, kenne ich alles. Das interessiert mich recht herzlich wenig. Weil du hast an einem Punkt recht. Da wäre alles Mögliche drin. Da wären Potenziale, da könnten wir Energie einsparen, noch und nöcher. Bis hin zu einem ziemlich kleinen Ölbedarf. Plus, das war vorhin mein Hinweis. Das haben Ingenieure und Wissenschaftler schon vor 40 Jahren an allen möglichen Ecken vorgeführt. Wenn das entscheidende Kriterium für die Einsetzung von Technik und Rohstoffen nicht kippt, dass kapitalistische Rendite das einzige Argument ist, sind die ganzen Vorstellungen heute genauso für die Katz wie damals. Und dann kann mancher Grüne kann glücklich werden, wenn große Konzerne oder sogar ein Hedgefonds hier 7 Windradunternehmen aufkauft und dann wird es plötzlich ein großer Konzern. Da ändert das an nichts irgendwas, dass diese Energiepolitik auch bloß ein Moment in der imperialistischen Konkurrenz um Rendite aus dem Weltmarkt wird. Und in dem Maß, nach dieser Maßgabe, die Schädigung von Natur und Leuten weitergeht. Beispiel in NRW haben sie eine Solarfabrik aufgekauft. So was, ja. In NRW, da bin ich dran. Zum Beispiel, es gibt einen Film, der heißt Conergy, haben sie am Frankfurter Motor eine Fabrik gebaut und in einem Jahr hat sich rentiert. Und die Firma wächst und wächst. Ja, bis jetzt ist aber rentieren immer noch, dass der Staat die Konkurrenz zu den anderen Rohstoffen ein wenig modifiziert. Und da hat er übrigens recht. Das macht der Staat nicht nur bei Solarzellen, Windenergie. Ist ja kein Wunder. Weil an dem Punkt, wo wir jetzt sind, da heißt der Spaß ja gar nicht Klimapolitik, sondern Energiepolitik. An der Stelle ist Braunkohle dasselbe wie ein Windradl. Das ist nämlich ein Stoff, den man hier hat. Da ist man unabhängig, den hat man in eigener Verfügung. Da ist übrigens auch ein AKW ungefähr das Gleiche. Jetzt geht es bloß darum, wer bringt was in Stellung in der Konkurrenz, was ich jetzt durchsetzen soll. Da sind die Franzosen auch dafür, dass solche Grenzwerte aufgemacht werden. Nationen verpflichtet werden sollen. Da sagen die Franzosen, wunderbar, wir gehen mit Deutschland in einer Linie. Aber ich muss gleich dazu sagen, wir haben das, was wir zu tun haben, bereits erledigt. Und zwar darüber, dass wir 80% unserer Stromerzeugung aus AKWs machen. Null CO2-Emissionen. Gelogen oder nicht, das ist an der Ecke wurscht. Es geht auf den Standpunkt der Energiepolitik ein, wo das einleuchten soll. Das haben wir selber, mit der kleinen Lüge, Uran haben sie auch nicht in Frankreich. Aber mit der Wiederaufbereitung wird der Bedarf reduziert. Aber an der Ecke ist alles, wo die Abhängigkeit reduziert wird, wo man selber Verfügung hat, gleich viel wert, ob die Sonne, Wind, Nachwachsen oder Braunkohle hast. Da wundert sich mancher, dass mitten in der Debatte zu der Klimapolitik, wie die Deutschen angeben, wie sie davon rausmarschieren, 12 neue Braunkohlekraftwerke beschlossen sind. Dass keine Sau dran denkt, die zu kippen, obwohl es die größten CO2-Schleudern sind, die es auf der Welt gibt. Ja, weil an der Ecke, wo wir jetzt sind, Klima sowieso bloß noch ein Titel für was ganz anderes ist, nämlich nationale Energiepolitik. Und als Braunkohle, so sagen wir selber, auf der nämlichen hocken, gerade so gut wie Getreide, Mais oder so ein Spaß. Für den Zweck die wunderbar geeignet. So, jetzt gibt noch den letzten Punkt, weil, obwohl es bloß um Energiepolitik ist, warum wir das Ganze verhandelt unter dem Titel Klima. Übergang, den da gibt, habe ich angedeutet, mit es ist ein Angriff auf die bisherig eingerichteten Zustände auf der Welt. Wenn du hingehen willst und willst unter den bedeutenden Staaten quasi die Unterschrift, die Anerkennung dafür haben, dass die Energiepolitik jetzt gemacht wird, erstmal bloß die Anerkennung, dass Deutschland sie machen darf und dass andere gewisse Ziele unterschreiben, sich also der Zieldefinition der Deutschen ein Stück weit unterwerfen, nämlich in puncto, wie viel CO2-Emissionen darf in Zukunft sein. Dann musst du das anders verkaufen als, ab jetzt wird euch heimgeleuchtet. Also, Konkurrenzaffären unter den Staaten werden nie damit besprochen, dass wirklich offen rausgesagt wird, folgenden Angriff auf euch haben wir vor, wie stellt ihr euch dazu? Die diplomatische Manier für sowas heißt immer, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Den Topos kennt er doch aus allen Ecken und Enden. Auch 1991 geboren. Ab sofort hat Deutschland eine größere Verantwortung in der Welt. So getan, als würden sie sich ganz schwer was auf sich nehmen und nicht was vorhaben. Es war nicht der Topos, wir haben jetzt überall mitzureden und wir sorgen dafür, dass an uns keiner mehr vorbeikommt, sondern echt stöhnen. Jetzt haben wir es vielleicht schwer, wo wir so groß geworden sind. Mit dem Topos, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wird jetzt die Energiepolitik als Antrag an die Staatenwelt herangetragen und der Titel dafür heißt Klima. Und das ist ein wunderbarer Titel, weil der ist doch saugut zu verwenden. Es ist ein richtiges Kalkül, was die Merkel aufgemacht hat in Heiligendamm, wo sie gesagt hat, das wird das Hauptthema. Es ist erstmal, die anderen sollen zugeben, dass, Klammer auf, die Energiepolitik, Klammer zu, aber unter dem Titel Klima ein Menschheitsproblem ist, das angegangen werden muss und wo Deutschland Verantwortung übernimmt. Ein Menschheitsproblem, das sich alle Nationen stellt und nicht nur Deutschland. Dass deshalb als erstes bei den anderen überhaupt kein Grund vorliegt, dass Deutschland da irgendetwas an überkommenen Nutzenkalkulationen in der Welt angreifen wird. Diese Position der Deutschen hier in der Energiewelt, in dem Energieweltmarkt, was umzustülpen und zu kippen, soll niemand als Angriff auf seine Position nehmen, sondern als Wahrnehmung eines Menschheitsauftrags, den eigentlich alle Nationen haben. Mit dazu, das war der zweite Versuch, andere zu einer Verpflichtung zu bringen, ähnliche Emissionswerte zu übernehmen, um, was ich im zweiten Punkt gesagt habe, Vorteile darüber zu gewinnen, dass man sagen kann, mit der besten Technologie bin vor ich auf dem Markt. Und darüber der diplomatische Versuch, sich ein Stück weit als Führungsmacht auf der Welt zu garieren. Das ist richtig dort drauf gesattelt worden. Und zwar aus einem Grund, weil das ist spätestens seit den Irakkriegen eines der Hauptleiden Deutschlands, zum Teil auch der EU, dass sie immer bloß dem hinterher tanzen können, was die USA an faktischen Veränderungen in die Welt setzt. Die sind faktische Führungsmacht. Und die EU und Deutschland verfügen gar nicht über die Mittel, daran irgendwas zu kratzen. Darunter leiden sie. Diplomatisch, aber auch praktisch. Die praktische Abteilung liegt wo ganz anders. Die können in der EU-Verfassung nachlesen. Man nimmt militärisch Maß an USA. Das muss man als militärisches Vermögen haben, um auf gleicher Augenhöhe zu sein. Aber an der Ecke, G8, richtig so aufgemacht, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, als Gastgeber der G8, die Tagesordnung zu bestimmen, dann ist es, man bestimmt mal die Tagesordnung der Welt. Und die bestimmt man gleich mit der Angeberei. Wir sind das Land, das wahre Verantwortung für den Globus übernimmt. Und die umgekehrte Umdeutung von Macht in Verantwortung, das war sie schon. Nicht wir haben was vor, wir haben ja durchaus Mittel, wir haben ja durchaus Macht. Energiepolitikfrage, wie vorher geschildert, das umgedeutet in Verantwortung. Umgedeutet bei denen, die wirklich Macht haben, in Unverantwortung. Nämlich wir übernehmen Verantwortung im Unterschied zur wirklichen Führungsmacht USA, die ganz national egoistisch ist, aus nationalen Interessen ein einziger Klimasünder, deren Führung bloße Macht ins Felde führt, anstatt wie wir wirkliche Verantwortung. Es ist richtig, sie hat sich eine Zeit lang aufgeblustert und so ist es hier in der Presse kolportiert worden. Hier hat sich eine deutsche Kanzlerin aufgestellt, die ihre moralische Qualifikation zur Weltführungsmacht bewiesen hat, die sie nicht ist. Und die moralische Abqualifizierung der wirklichen Weltführungsmacht in Angriff genommen hat. Das Problem dabei war bloß, wenn sie es so angibt, dann muss es schaffen, wie es so schön heißt, die USA ins Boot zu holen. Ein bisschen für Führungsmacht, wenn andere gar nicht mitmachen. Das war die ganze Vordebatte zum G8 in puncto Klima. Und was ist passiert? Eine Blamage, dass es nur so kracht. Trotzdem ist es vorgestellt worden, als war ein Erfolg. Der Bush ist aufgetreten und hat gesagt, jawohl, wir geben zu, es gibt ein Klimaproblem. Dann hat er noch die Merkel mit ihren Führungsqualitäten gelobt und gleich dazu gesagt, aber ihm hat sie nichts zu sagen. Jetzt konnte die Merkel auf der anderen Seite sagen, endlich haben sie es anerkannt, dass es das Problem gibt. Dann hat sie die Fortführung aber weggelassen. Da haben die Amis gesagt, okay, wenn wir uns einig sind, dass es das Problem gibt, dann ist ja klar, wie man damit umgeht. We take the lead, hat er gesagt. Wenn da was läuft, sind wir die Führungsmacht, wir sind es auch wirklich. Und alles vom Tisch gewischt, was die Merkel draufpacken wollte. Und gesagt, wir werden ein Programm untersuchen in Zusammenarbeit mit China und auch mit Indien. Und die Vorschläge werden wir in 1 bis 2 Jahren unterbreiten. Und im Gipfel war dann allenfalls noch, im Kommuniqué war dann noch drin gestanden, es wird ins Auge gefasst, irgendwann einen Beschluss zu fassen, dass bis zum Jahr 2050 die CO2-Emissionen reduziert werden. Das ist 20 Jahre nachdem, was der Stern ausgerechnet hat. Und was im Jahr 2050 ist, war sowieso keine Schau. Vielleicht gibt es da gar kein Klima mehr. Also, der Versuch ist allenfalls in einem Hinblick geglückt. Keiner wollte der Merkel sagen, dies ist ein Angriff auf eingerichtete Energiemärkte und damit unsere Interessen. Der Putin hat sich darüber nicht mit ihr angelegt, der Bush auch nicht. Aber alles andere, was sie draufgesattelt hat, Deutschland Führungsmacht, ist ziemlich gründlich in die Hose gegangen. Jetzt hat ihr der Bush dermaßen was von vermasselt, dass das ganze Thema ein purer Schein blieb. Also, der so diplomatisch ausgefochtene, auf dem Gipfel tatsächlich mit dem Thema Energiepolitik stattgefundene Kampf, die kleine Konkurrenz um wer hat welchen Rang in der Weltordnung, der hat da stattgefunden. Dafür ist Klima und Klimawandel wegen einem wirklichen Bedürfnis der Politik, nämlich an der Energiepolitik mal was zu drehen, zum Titel geworden. Da ist es in die höchsten Rangstufe aufgehoben worden. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich jetzt gesagt habe. An der Ecke, wo das Klima tatsächlich mit der Sache endgültig nichts mehr zu tun hat, wo, wie gesagt, Braunkohle und Ähnliches von gleicher Qualität sind wie ein Windradl, weil es ja unabhängige Ressource ist von anderen Nationen. An der Ecke, wo das Klima endgültig draußen ist in allen politischen Kalkulationen, da ist es zum Gipfel diplomatischen Schlager geworden. Und dafür, als Thema, das man aufbringt, um ein wenig Konkurrenz aufzumachen, um die Rangordnung der großen Nationen, da wird aus dem Ding was. Und da ist es ein nicht bloßer Schein, da ist tatsächlich ein Stück weit Rangelei, wer darf sich was erlauben. Dafür ist das Thema Klimawandel dann dort auf den Gipfeln gut. Und die Frage vom Anfang, ob einer wegen dem Klima absäuft, verhungert oder sonst wie drunter leidet, ist dafür endgültig scheißegal. Das wollte ich heute Abend ein bisschen rüberbringen. Übrigens zu dem Thema kann man noch ein wenig Gegenstandpunkt nachlesen. Da gibt es einen größeren Artikel zum Klimawandel im 3.6, glaube ich, oder 1.7. Ich muss davon nur auf die Bücher suchen. Also Einwände oder Ergänzungen. Also ich hoffe, du hast mich vorhin verstanden, wie ich gesagt habe, da will ich mich nicht drum kümmern, dezentral oder sonst irgendwas. Weil meine Ausführungen gingen drauf, da kann man sich viel überlegen. Da gibt es ja unter Umweltfreaks, sage ich jetzt mal, manche jetzt nicht abwehren, einen Haufen Überlegungen, was da alles Schönes ginge. Wenn das Prinzip, es ist ein Beitrag zum Profit und zur Stellung der Nation in der internationalen Konkurrenz, wenn das gilt, ist alles, was einem da so einfällt, einsortierbar oder es wird nichts draus? Ich glaube, da stimmen wir schon überein. Nur in der Frage, ob das Profit abwerfen kann für die großen Konzerne, da übersehe ich den Punkt, dass die Dezentralität für die prinzipiell uninteressant ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Die sind Künstler, was die alles Profit machen, das sieht so um die Socken aus. Mensch, wenn solche Unternehmen börsennotiert sind und gute Börsengewinne machen, dann kann er ein größeres Kapital mit solchen Dingern Profit machen. Du denkst immer gleich bei Groß denkst du an sowas wie EnBW mit riesen Kraftwerken und sowas. Ja. Aber du kannst ja ein großer Energieproduzent mit vielen dezentralen Kraftwerken werden. Schnittpunkt, wo sie eine neue Investition machen und dann geht es 10 Jahre und dann machen sie die nächste. anderen ist dann wieder ein Schnitt und das überlagert sich immer. Das heißt, die haben riesige Geldmengen im Umlauf. Ja. Wenn die dann versuchen wollten, auf irgendwas anderes umzusteigen, dann müssen sie das Geld erstmal aus dem Bereich rausziehen. Nein, also aus das ist ein Irrtum von Jens Scheer, kenne ich das Argument. Die wissen gar nichts, die haben eine derartige gigantische Kreditwürdigkeit, dass die zur Bank gehen und sagen, sie brauchen dafür Geld. Da müssen die gar nichts rausziehen. Das sind ja aber eher interessiert an Sachen, am Ende, die haben ja selber auch die Rückstellung, ne? Also die vier großen Energiekonzerne hier in Deutschland, was jetzt den bewegen hat, da ist noch RWE und E.ON dazu, ne? Die haben ja das über einen Atomkonsens Milliarden Rückstellung, die sie ja verwendet haben, um in die Telekommunikation einzusteigen und da einen riesen Reibach zu bauen. Und wenn man das noch in die Subvention mit reinrechnen wollte, dann kämen wir auf 20 Milliarden im Jahr. Mit den Geldern könnten die natürlich in irgendwelche Solarbereiche einsteigen. Nur, warum machen sie das nicht? Das hätten sie ja schon in den letzten 10 Jahren machen können, wenn es für sie interessant wäre. Das kann ich dir sagen, warum. Interessant ist es die Rendite. Ja, jetzt kann ich dir sagen, warum. Weil wenn die da eingestiegen wären, wäre es nicht mehr rentabel. Weil die Rentabilität durch den Staat hergestellt worden ist. Und wenn die einsteigen, sagt der Staat, dann brauche ich keine Einspeisungsverordnung zum höheren Preis. Atomenergie war zu keinem einzigen Zeitpunkt. Hat der Staat gesagt, lässt er sausen? Bitte? Hat der Staat doch gesagt, lässt er sausen, Ausstieg? Nein, das ist ja bloß eine Farce. Nein. Haben sie doch ernst gemacht, sind doch keine mehr gebaut worden. Weil der Staat. Seit 20 Jahren nicht mehr. Also. Schon seit 25. Also. 70 haben sie in den USA kein AKW mehr gebaut. Ja, weil die. Da haben sie kein Interesse. Also Atomausstieg ist ein Farce. Da brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Erst einmal, weil sie nicht rentabel sind, wenn der Staat sagt, er stellt die Rentabilität nicht dauernd her. Die Dinger, die heute laufen, insbesondere die abgeschrieben sind, die produzieren heute Strom, da haben sie einen Verdienst, einen Nettoverdienst von 1 Million Euro pro Tag. Es lohnt sich für die schon, die weiter zu betreiben. Und wenn das geht doch darum, neue zu bauen. Wenn es noch 20, 30 Jahre geht, haben sie 20, 30 Jahre lang 1 Million Euro pro Tag. Das interessiert dich. Klar, haben sie den Atomausstieg rauszögern und rauszögern und rauszögern. Auf klar, weil da sind die Subventionen ja schon längst gelaufen. Eben, aber ohne diese Subventionen, ohne Milliarden, jedes Milliarden Subventionen, hätte niemals eine Atomenergie weder in Deutschland, in Japan oder in Europa. Da gar kein Widerspruch. Ja. Das heißt, diese Technologie, die war ebenso wenig wie die Solartechnologie überhaupt die Rendite würdig, die ist nur aufgebaut worden, weil ein militärischer Aspekt dahinter stand. Überhaupt kein Streit. Und genauso ein Stück weit Energieautarkie war auch mit dem Gedanke dabei. Aber es ist dem Staat zu teuer. Und zu risikoreich, muss man gleich dazu sagen. Als allerletztes. Und ein Stück zu risikoreich. Es würde nichts passieren, weil wir genügend andere mischen für Kohlekraftwerke laufen lassen. Klimaargument, okay. Aber von der Kapazität her überhaupt kein Problem. Nein, fünf von diesen 17 AKWs, mal ein Satz dazu. Fünf von diesen 17 AKWs laufen nur von Export. Ist ja auch was, wenn sie für den Export laufen. Ich hab deswegen was gegen die Debatten. Weil es immer wieder der Sache noch auf den Rentabilitätsgesichtspunkt zurückgeht. Also wenn vernünftige Menschen ihre Wirtschaft machen, denen, wie sie es brauchen, auch die Energie, die sie brauchen, dann wäre es halt mehr Aufwand, ohne die Umwelt zu versauen, ohne die Welt zu verstrahlen, genug Energie zu haben. Mit allem, was es an Vorschlägen gibt, mit dezentralen Kraftwerken, mit der Energie-Wärme-Kopplung, alles, was man da machen kann. Ja, das wäre mehr Aufwand. Im Kapitalismus heißt das Kosten. Sonst wäre es bloß, wie viel gesellschaftliche Arbeit dafür notwendig ist. Naja, Arbeit können wir doch locker mobilisieren. Dem Kapitalismus ist ja die Arbeit bloß immer zu teuer. Weil alles bloß noch Geld geht. Da bräuchten wir den ganzen Rotz garantiert nicht. Aber vom Standpunkt einer rentablen kapitalistischen Industrie kannst du noch nicht mal die scheiß AKWs abstellen. Das stimmt. Und zwar erstens wegen dem Preis des Stromes und da fällt dann Export gleich wieder da rein. Es ist ein Stück lohnendes Kapital. Das schmeißt man doch nicht weg. Ja. Aber das ist was anderes als kann man nicht. Will man nicht, ist hier der Punkt. Wegen Rentabilität. Jetzt gibt es eine neue Konkurrenz, aber ich will jetzt nicht über AKWs reden. Jetzt gibt es eine neue Konkurrenz, wie man die Dinger, wenn sie abgeschaltet sind, noch beherrscht. Die haben mit dem ersten, was sie abgeschaltet haben, haben sie doch ein Riesenszenario des Rückbaus von einem AKWs inszeniert. Die Engländer lassen es erstmal stehen und weiter verstrahlen. Geht aber auf Dauer gar nicht. Weil selbst wenn das Ding abgeschaltet ist, geht die Strahlung da drin weiter, das Zeug versprödet, dass es nur so kracht. In Tschernobyl können Sie sich ja mit Ihrem Sarkophag studieren. Der bröselt halt mit der Zeit weg, wegen der Reststrahlung, die da drin ist. Die noch 1000 Jahre da drin ist. Genauso geht es mit jedem AKW. Jetzt haben Sie das Problem, was machen wir? Einen riesen Erdhügel aufschütten? Wie hoch sollte der sein? Wie dick sollte der sein? Und so weiter. Ist übrigens mit ein Ausstiegsargument gewesen. Die Folgekosten, ja, die tragen die Stromkonzerne auch nicht. Die muss wieder die Allgemeine ertragen. Das Also Rentabilität jetzt aber gar nicht in dem Sinn, wie es die kapitalistische Wirtschaft mit ihrer Staatsbetreuung macht. Die wenn man mal alles zusammenrechnet, ist die Rentabilität lächerlich. Ja, das stimmt. Aber man merkt, Energiepolitik hat einen Staatsgesichtspunkt neben der Rentabilität. Nämlich die Sicherheit der Verfügung über Energie zu einem lohnenden Preis. Und von dem Gesichtspunkt kommt unter Umständen sowas wie AKWs glatt wieder ins Spiel. Die Amis machen so. Die Amis haben jetzt beschlossen, sie bauen 12 neue von den Dingern. Ja, das haben sie ja, Bush hat schon gesagt, als er Kandidat war vor 8 Jahren war er ja Kandidat, ne, gegen den Red War, hat er schon gesagt, ich baue neue AKWs. Ja, jetzt haben sie es aber tatsächlich beschlossen. Es wird jetzt ein neues in Texas wieder angeschaltet, das ist 2 Tage lang gelaufen, bis dann wieder Rohrbruch war. Also das zeigt auch, was für eine Macht der Bush eigentlich hat. Der Bush ist auch nur ein Programm. Nein, die Betreiber von den AKWs sind private Betriebe. Da muss die Rechnung stimmen. Also für die rentiert es sich nicht, neue wieder zu bauen. Doch, die muss rentabel gemacht werden wieder. Dann müssen staatfinanziert wie ein Old Pilot, oder? Also die haben neue Auflagen, weil sie gemerkt haben, wie unsicher die Dinger sind. Also gibt es neue Auflagen, die Dinger teurer machen. Jetzt wird der Staat aufgefordert, entweder die Auflagen zu reduzieren, die Versicherungsverpflichtungen zu reduzieren oder die Zuschüsse zu erhöhen. So werden die Dinger rentabel gemacht. Das ist in Amiland in der Mache. Hey, also wenn ihr das mal anguckt, hier in Deutschland, sind 30 Kohlekraftwerke sind geplant, 12 haben sie angefangen zu bauen. Ja. Also das ist also nicht zu vergleichen mit Atomkraftwerken, aber vom Klima aus sind das die größten Dreckschleudern, die es gibt. Genau. Gut, aber da möchte ich mich ja überhaupt nicht entscheiden, ob ich jetzt lieber von der Sonne oder von AKWs verstrahlt werden will. Das sind alles Rechnungen, die aufmachen. Deren Rechnungen bekommen normalen Menschen so rum oder so rum in der Regel überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja, ich meine, für einen großen Konzern ist es auch ein Profit, wenn er Staatssubventionen bekommt. Das rechnet sich hinterher auch als was Profit. Ja, eben. Aber es ist so, in den USA waren zumindest letztlich die Regierungen oder die hinter Bush standen, die Ölkonzerne, nicht bereit, der Atomenergie und einen Elektrizitätskonzern diesen Vorschuss zu sagen. Deswegen ist da seit 25 Jahren kein AKW mehr gebaut worden. Weil an sich würde kein einziges großes Unternehmen, kein Konzern etliche Milliarden vorschießen für Zeitraum, also optimistisch gerechnet, bis sich das rechnet, bis da ein Profit rauskommt, bis es abgeschrieben ist, ist optimistisch gerechnet 7 Jahre. Na, da geht die betriebswirtschaftliche Rechnung aber wirklich ganz anders. Die geht wirklich ganz anders. Laufende Einnahmen und laufende Kosten und Abschreibungen. Ja, so kannst du sogar Autobahnen bauen. Da geht der Zeitraum, bis das Geld wieder herin ist, beläuft sich auch auf 30 Jahren. Ja, deswegen wird es ja vom Staat finanziert. Nein, da bauen Privatkapitale die Autobahnen. In Frankreich wurde zum Beispiel. Na, in Deutschland ist jetzt die erste beschlossen. Aber es ist nicht wahr, dass das nicht geht. Das ist einfach Unsinn vom Kapitalismus aus. Dass das nicht geht, ist vom Kapitalismus Unsinn. Die müssen bloß ihre jährliche Kapitalrendite kalkulieren können. Und das können sie. Dafür brauchen sie die entsprechenden Zinsvorgaben, da brauchen sie entsprechende Versicherungsvorgaben vom Staat und so weiter. Weil, da will ich mich gar nicht drüber streiten. Da kommen nirgendwo Alternativen raus, wo man sagen könnte, jetzt kommt mein Interesse mit dem Staatsinteresse zusammen. Nie im Leben, das beißt sich immer. Ja, aber bei AKWs oder bei Straßen müsste ich mir das immer vorrechnen, obwohl es ohne Finanzierung vom Staat keine Güter geben wird. Gut, bevor jetzt alle auseinanderrennen, nochmal das Angebot. Montagabend kommen wir hier mit dem UASTA-Referat Ideologiekritik über lauter so Zeug debattieren, also auch über Energiepolitik. Auch über sonstige Sachen, wo der Staat sagt, er macht sein Volk produktiv, also arm. Und noch lieber andere Völker für sich produktiv und noch ärmer. Also, dann schließen wir für heute. Jo, danke schön.